Abschnitt 9 aus Berlins Drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Neben den Privatgesellschaften, Diners, Soupers, Cafés, 5-Uhr-Tees, Picknicks, Hausbällen und Sommerfesten, die die Berliner Homosexuellen in nicht geringer Menge veranstalten, sind die Jour fixe zu erwähnen, von denen jeden Winter einige von Urningen und Oranierinnen für ihre Freunde und Freundinnen eingerichtet werden. Sehr bekannt war jahrelang der Sonntagnachmittagsempfang bei einem urnischen Kammerherrn, auf dem viele Personen von Rang und Stand erschienen. Die leibliche Bewirtung besteht hier meist in Tee und Gebäck, die geistige in musikalischen Darbietungen. Letzten Winter war es besonders der Jour fixe eines urnischen Künstlers, der sich großer Beliebtheit erfreute. Der überaus gastfreundliche Wirt empfing seine Gäste, unter denen sich viele homosexuelle Ausländer, namentlich aus den russischen Ostseeprovinzen und den skandinavischen Ländern, sowie auch oft homosexuelle Damen befanden, in einer Art Zwischenstufengewand, einem Mittelding zwischen Prinzessrobe und Amtsrobe. Die Musikvorträge, zumal die Gesänge des Hausherrn in Bariton und Alt und das Klavierspiel eines dänischen Pianisten, standen künstlerisch auf der Höhe. Man sah dort regelmäßig einen österreichischen Studenten der Chemie, der stets schweigsam und ernst dasaß, sich aber sichtlich unter seinesgleichen wohlfühlte, da er immer wieder kam. Im Frühjahr, als die Zusammenkünfte zu Ende waren und der Russe Berlin verließ, ging jener Student eines Abends in eine Urningskneipe, ließ sich vom Klavierspieler Koschatz verlassen spielen. Als die melancholische Weise erklang, nahm er unbemerkt ein Stückchen Ziankali, das ihn in wenigen Sekunden leblos zu Boden streckte. Selbstmord aus unbekannten Gründen, verzeichnete der Polizeibericht. In Wirklichkeit der Selbstmord eines Homosexuellen, wie er sich in Berlin nur allzu oft ereignet. Nicht immer ist die Homosexualität die direkte Ursache, aber fast stets ist der indirekte Zusammenhang zwischen der Homosexualität und dem gewaltsamen Ende leicht nachweisbar. Da ist ein urnischer Offizier, im Kadettenkorps erzogen, mit Leib und Seele Soldat. Er hatte sich außerdienstlich eine homosexuelle Handlung zu Schulden kommen lassen, sie wurde lautbar und ein schlichter Abschied war die Folge. Er hat nichts anderes gelernt als sein Kriegshandwerk. Nun sucht er kaufmännische Stellungen, sucht, findet und verliert eine nach der anderen. Die Familie will nichts mehr von ihm wissen, er steht allein, verliert jeden Halt, sinkt immer tiefer, greift zum Alkohol, zum Morphium und endlich zur erlösenden Waffe. So kenne ich viele Tragödien. Erst vor wenigen Wochen endete ein früherer Leutnant auf diese Weise. Ursache: Schulden, schrieben die Zeitungen. Jawohl, Schulden. Aber die Grundursache lag tiefer. Es war der Verlauf, wie ich ihn soeben schilderte. An der Homosexualität war er zugrunde gegangen. Vor einigen Tagen nahm ich einem homosexuellen Lehrer, der mich aufsuchte, ein Fläschchen Blausäure fort. Er hatte keine strafbare Handlung begangen, sich nie gleichgeschlechtlich betätigt. Er war eben erst in den Schuldienst getreten, als dem Direktor ein anonymes Schreiben zugegangen war, der neue Lehrer sei ein Päderast. Der Chef ließ ihn kommen und auf Befragen gab er zu, homosexuell veranlagt zu sein. Man gab ihm den wohlmeinenden Rat, auf seine Entlassung anzutragen. Er tat es, fand aber nicht den Mut, es seiner alten Mutter zu sagen, die gedarbt hatte, damit er Lehrer werden könne. Nun irrte auch er nach Stellung umher in dem großen Berlin, in dem es so viele Stellen, aber so viel mehr Stellenlose gibt. Es sind gewiss mehr als 20 Homosexuelle, die ich im Laufe der letzten 8 Jahre vor dem Selbstmord bewahren konnte. Ob ich ihnen einen guten Dienst erwies, ich weiß es nicht. Und doch erfüllt es mich mit stiller Freude, dass ich ihnen das Leben und sie dem Leben erhalten konnte. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.